Okay. Guten Abend. Guten Ich Abend. bin Dr. Enes Ertürk und für Sie zuständiger Arzt in dieser Station. Ich würde mit Ihnen heute das Anamnesegespräch durchführen. Bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay, super. Wie heißen Sie? Ich heiße Friedhelm Behring. Friedhelm Behring. Behring. Herr Behring, Ja. können Sie Ihre Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Friedhelm schreibt sich F-R-I-E-D-H-E-L-M. Friedhelm. Und Behring B-E-H-R-I-N-G. Herr Behring, wie alt sind Sie? 53. 50. Wann sind Sie genau geboren? Am 4. Februar 1970. 4. Februar 1970. 1970. Wie groß sind Sie, Herr? 1,84 Meter. 1,84 Meter. Wie viel wiegen 73 Kilo. Sie? 1,85 Meter. 1,84 Meter. 4,84 Meter. Okay, alles klar. Herr Behring, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe so seit einigen Stunden, ich schätze so seit 10 Stunden, habe ich sehr starke Bauchschmerzen. 10 Stunden. Das tut überall weh im Bauch. Ja. Der Bauch, die Bauchschmerz überall, ja? Überall. Das tut überall weh im Bauch, ja. Wir haben die Schmerzen begonnen, plötzlich oder langsam zunehmen. Langsam. Das hat sich langsam gesteigert. Längsam gesteigert. Okay. Haben die Schmerzen sich im Laufe der Zeit verschlechtert? Ja, die sind schlechter, schlimmer geworden, Schlimmer sodass geworden. ich jetzt heute Abend gesagt habe, jetzt muss ich ins Krankenhaus. Das halte ich nicht mehr aus. Können Sie Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 einschätzen? 1 bedeutet sehr leichter Schmerz, 10 bedeutet unerträglicher Schmerz. Ja, ich würde sagen 8 bis 9. 8 bis 9. Herr Behring, ich merke, dass Sie sehr starke Schmerzen haben und dann, ich würde Sie fragen, soll ich Ihnen ein Schmerzmittel geben oder können Sie Ihre Schmerzen bis zu Ende unseres Gesprächs aushalten? Wenn es nicht zu lange dauert, dann kann ich das noch aushalten. Es dauert circa 15 oder 20 Minuten. Ja, okay. Okay, super. Okay. Haben Sie dagegen Medikamente eingenommen? Ja, ich hab vor vielleicht 5 Stunden mal eine Paracetamol-Tablette genommen, aber das hat überhaupt nichts geändert. Das war ohne Hat Wirkung. Paracetamol nicht geholfen? Hat nicht geholfen. Okay. Ein Tablet, oder? Wie viel Milligramm? Eine Tablette, ja. Wie viel Milligramm haben Sie eingenommen? Da stand drauf für Erwachsene. Okay. Okay. Können Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen zum Beispiel stechend, kolikartig, dumpf oder ziehend? Die sind mehr dumpf. Dumpf. Rumpf und vielleicht manchmal etwas so wie Wellen, wie eine Welle, aber Wellenförmig. hauptsächlich dumpf, Ja. hauptsächlich dumpf. Okay. Manchmal wellenförmig. Ich würde fragen, sind die Schmerzen dauerhaft oder vorübergehend? Sind immer, die Schmerzen sind immer da. Immer da. Wenn es so manchmal eine Welle kommt, dann werden sie eben dann noch mal ein bisschen stärker und dann gehen sie wieder etwas zurück, aber sie sind immer sehr stark da. Immer da. Ja. Okay. Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen, zum Beispiel Essen, Trinken, Bewegung oder und so Also, weiter? nachdem ich die Schmerzen habe, habe ich überhaupt keinen Appetit und habe ich auch eigentlich gar nichts gegessen. Da habe ich nur immer ein bisschen Tee getrunken. Und ich kann auch nicht gut sitzen. Das tut dann noch mehr weh. Ich muss mich eher immer ein bisschen hinlegen. Das ist das Beste, wenn ich auf dem Rücken liege. Okay, wenn Sie flach liegen, ist das am besten, Oh, oder? ich ziehe dann die Knie etwas an. Stelle die Knie etwas auf, dann ist es etwas besser, aber immer noch schlimm. Okay. Sie haben gesagt, Sie leiden unter Appetitlosigkeit. Sie haben keinen Ja, Appetit. seitdem ich die Schmerzen habe, habe ich nichts gegessen. Dann habe ich keinen Hunger. Wegen Schmerzen. Ja? Ich hab sogar auch dreimal erbrochen. Okay. Ist Ihnen übel im Moment? Ja, auch. Aber irgendwie sage ich mir, ich habe ja gar nichts mehr im Magen. Also viel kann da nicht mehr rauskommen. Das war alles jetzt so Okay. gelblicher Schleim, der da rauskam. Das Erbrochene sieht schleimig aus, ja? War gelb, so gelb, etwas gelb und schleimig. Gelb und schleimig. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verschlimmert? Also wenn ich mich hinstelle und rumgehe, dann tut es noch mehr weh. Am besten ist, wenn ich mich hinlege. Okay. Okay, alles klar. Okay, noch etwas. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, Herr Behring? Ja, so ein bisschen in den Rücken In Rücken. und vielleicht so ein bisschen so in die linke Schulter. Aber mehr in den Rücken. Okay. In den Rücken und linke Schulter. Ja. Okay. Ja. Herr Fibri, Herr Bering, fühlen Sie sich fibrig? Nee. Nee, Nicht? fiebrig eigentlich nicht. Nicht Ich muss fibrig. stark schwitzen. So, aber das denke ich, kommt auch vom Schmerz, dass ich so schwitzen muss. Sie schwitzen Ja. und Sie haben. Ich denke, das kommt durch den Schmerz, Ach dass man so, so stark schwitzt. okay. Okay, wegen der Schmerzen schwitzen Sie, oder? Habe ich richtig verstanden? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Eine Erklärung von mir. Ich Okay, weiß und dann, ja, alles klar, danke Ihnen. Leiden Sie unter Nachtschweiß? normalerweise nicht. Normalerweise, im Moment. Letzte Nacht war das stärker. Da hatte ich ja die Schmerzen auch schon. Haben Sie Stuhlfrost? Nein. Nein. Nein. Okay. Haben Sie in den letzten Zeit ab oder zugenommen? Also ich habe so, Gewicht habe ich schon weniger so in den letzten 2 Jahren. Wie viel Wieder ungefähr? wiege ich mich so in den letzten 2 Jahren, so schätze ich 8 Kilo. 8 Kilo. Die letzten 2 Jahre. Ja. Sie haben 8 Kilo in den letzten 2 Jahren abgenommen. Okay. Okay, viel. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Nein. Schön liegen. Okay. Und dann treten Schwierigkeiten beim Wasserlassen auf oder beim Stuhlgang? Haben Sie Durchfall, Verstopfung oder? Also Wasser lassen, ich muss in der Regel einmal in der Nacht auf Toilette Wasser lassen. Jetzt in den letzten Stunden habe ich wenig Wasser gelassen. Ich glaube, weil ich auch wenig getrunken habe. Okay. Sie Stuhlgang müssen. habe ich normalerweise, ist Stuhlgang regelmäßig. Der letzte war jetzt ungefähr vor 24 Stunden. Okay, ich komme gleich. Sie müssen einmal nachts an Wasser lassen aufwachen. Ja, Ja, richtig. da wache ich Und auf. dann. Dann kann ich normalerweise wieder gut einschlafen. Okay, so, verstanden. Und Ihre Urinmenge ist weniger geworden, ja? Urin? Ihre Wasserlassung. Ja, aber ich glaube, weil ich viel weniger getrunken habe in den letzten Stunden, weil mir so übel war und weil ich so Schmerzen hatte. Okay. Weniger getrunken. Wie viel trinken Sie Wasser im Moment? Auch ich habe vielleicht in den letzten 3, 4 Stunden habe ich vielleicht 1 bis 2 Gläser getrunken, höchstens. Wasser. Sie haben gesagt, Ihre letzte Stuhlgang war Vor einem Tag, ungefähr vor vor einem einem Tag. Tag. Haben Sie Verstopfung? Kann man Nein, sagen? nein. Okay. Wie sieht Ihre letzte Stuhl aus? Zum Beispiel blutig oder Also vor einem wie? Tag, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie der war. Okay, und dann Ich schaue mir das nicht immer an. okay, wie war die Kostin, wie war die Konsistenz Ihres letzten Stuhls? Was ist das? Was heißt Konsistenz? Zum Beispiel wässrig oder the fest oder Nee, das war normal. normal. Ja. Okay. Litten Sie unser unter ähnlichen Beschwerden schon einmal bereits? Ja, ich habe so in den letzten 2 Jahren solche Schmerzen, glaube ich, habe meine Frau gefragt vorhin. Sie sagte, das wäre 3-mal gewesen, dass ich solche ähnlichen Schmerzen hatte, aber die waren nicht ganz so stark wie jetzt. Und die dauerten dann immer so 3 Tage, 4 Tage. Dann wurde das langsam besser. Aber das habe ich jetzt schon einige Male gehabt. Ja. Okay, in den letzten 2 Jahren haben Sie ähnliche Beschwerden unter ähnlichen Beschwerden gelitten und dann es hat 2 oder bis 4 Tage gedauert, angedauert. Genau, 3 bis 4 Tage, aber es war nie ganz so stark. Diesmal ist es viel stärker. Nicht so stark, okay. Okay. Und was haben Sie damals gemacht? Zum Beispiel zu Arzt besucht oder? Nein, das eine Mal, da waren wir verreist im Urlaub und da habe ich dann nur im Bett gelegen, 3, 4 Tage lang und dann wurde Und es langsam dann, besser. Und okay. ich bin damit bisher noch nie zum Arzt gegangen. Okay, verstanden. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja, wir waren in Italien. Vor einem halben Jahr waren wir 1 Woche in Italien, aber Vor einem Jahr. Okay. sonst waren wir nicht im Ausland. Okay, klar. Ja, aber Appetitlosigkeit und okay. Okay, Herr Behring, sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nein, nö. Nein, keine Allergien. Okay. Okay. Brauchen Sie, Herr Behring, Ja. wie viel Zigarette rauchen Sie täglich? Ja, schon eine Schachtel. Eine Schachtel. Eine Schachtel und das schon jetzt ziemlich lange. Ich würde sagen, Seit wann? seit 30 Jahren. Fast 35 Jahre, würde ich sagen. Ja, es wäre gesünder, wenn Sie weniger rauchen. Ja, weniger Ja, rauchen. das sagten mir alle, das sagen mir. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja. Wie viel? Alkohol, so 2 Flaschen Bier abends und dann auch mal 2 bis 3 Schnäpse. Trinken Sie jede Abend? Ja. Und danach trinken Sie noch etwas? Schnaps. Schnaps, okay. Ja. Schnaps. Schnaps pro Woche oder pro Tag? Oder? Pro Tag. Pro Tag, oh. 2 bis 3 pro Tag. Sie konsumieren relativ mehr Alkohol, ja? Okay. Darf ich fragen, ob Sie Drogen nehmen? Nein, habe ich noch nie. Okay. Herr Biering, jetzt würde ich Sie nach Ihrer Vorgeschichte fragen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder? Also ich habe seit einigen Jahren, hat mir gesagt, ich hätte zu hohes Cholesterin. Oh, Cholesterin. Dann nehme ich ein Medikament und dann habe ich auch noch hohen Blutdruck seit. Gegen hohe Blutfett, welche Medikamente nehmen Sie ein? heißt Simvastatin. das. Simvastatin, ich Wie glaube, da viel? steht 20 hinter. 20. 20 Milligramm einmal im Monat, Nee, Tag, einmal morgens. einmal morgens. Und Sie leiden an Bluthochdruck? Ja, hoher Blutdruck, da nehme Seit ich wann? circa 5 Jahren, nehme ich da Tabletten ein. 5 Jahren. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Das Mittel heißt einmal Ramipril. Ramipril 5 steht dahinter, da nehme ich eine Tablette morgens und eine Tablette abends und dann heißt ein Medikament noch Furosemid. Dahinter steht 20, da nehme ich eine morgens von. Prosimit, 20 Milligramm einmal morgens. Ja. Okay. Haben noch andere Erkrankungen? Haben Sie? Ich hatte vor einem Jahr eine Herzkatheteruntersuchung. Herzkatheter. Ja, Warum würden Sie auch? und da wurde ich auch behandelt, weil ich Herzrhythmusstörungen hatte. Und da wurde das mit Katheter behandelt und es wurde im Herzen was vereist. Vereist? Was meinen Sie vereist? Vereist. Also danach waren die Rhythmusstörungen weg. Aha, okay. Okay. Arzt hat gesagt, er hat etwas mit Kälte behandelt, vereist. Okay. Okay, und dann ist Ihre Herzrhythmusstörung besser geworden oder Ja, behandelt worden? seitdem ist das in Ordnung. Oh, super. Ja. Das freut mich. Und okay. Herr Behring, wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als Kind wurde ich am Leistenbruch operiert, rechts. Da war ich vielleicht 9 Jahre alt. Und ich hatte dann einen Sturz beim, weiß ich nicht, beim Fußballspielen oder so. Da habe ich mir einen Handwurzelknochen gebrochen. Kahnbein, das Kahnbein. Anbei. Und das musste dann auch operiert werden. Das hat ziemlich lange gedauert, aber insgesamt gesehen ist das ganz gut geworden. Super. Nach dem Fußballmatch, Fußballspielen? Ah, das war beim Fußballspielen, da bin ich auf die Hand gefallen. Okay. Kaufbein operiert worden. Okay. Ist das alles? Ja, ich habe dann, also Operation nicht, aber ich habe dann insgesamt, glaube ich, dreimal eine Magenspiegelung gehabt. Magenspiegelung. Wenn ich häufiger 12-Fingerdarmgeschwüre hatte. Okay. Ach so, gegen 12-Fingerdarmsgeschwür würden Sie dreimal Magenspiegelung Da durchgeführt. wurde eine Magenspiegelung gemacht, ja. Und Und dann dann habe ich Medikamente genommen, und dann wurde mir immer gesagt, ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil ich so viel Schnaps trinke. Deswegen, okay. Und aber im Moment leiden Sie an Und im Moment ist nicht. das ganz gut. Ganz gut, okay. Okay. Das heißt, die 12-Fingerdarmsgeschwür wurde medikamentös behandelt Ja, werden ja, worden. Ja. ja. Okay. Okay, Herr Bering, was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite im Straßenbau. Straßen? Arbeiter im Straßenbau. Ich baue Autobahnen Ah, und Straßenbau. Okay, sind Sie zufrieden mit Ihrem Job? ja, ist sehr anstrengend, körperlich sehr anstrengend und es geht ganz schön, ich werde ganz schön beansprucht von der Muskulatur her, vom Rücken her. Ja, das verstehe ich. Sehr anstrengend. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder, die sind Super. 26 und 28 Jahre alt und die haben beide etwas Asthma. Aha, okay. Mit Das kann sein. Eis und so ist das, glaube ich, sind sie ganz gut zufrieden, dass das ganz gut geht. Okay, gut. Und okay, habe ich alles. Aha, okay. Treiben Sie Sport, Herr Baby? Nein. Sport. Früher habe ich etwas Fußball gespielt, aber das ist schon lange her. Da war ich vielleicht 20, 25 Jahre alt. Okay. Okay. Habe ich alles gefragt? Ah, nee. Leben Ihre Eltern noch, Herr Bering? Die Mutter lebt noch, die ist 80. Die Mutter hat etwas Alterszucker und hatte. Und hatte vor, glaube ich, 20 Jahren mal wurde sie an der Gallenblase operiert. Dann mein Vater, der ist mit 60 Jahren schon verstorben an Sehr Magenkrebs. leid. Ach so, mein aufrichtiges Beileid. Der hatte Magenkrebs. Okay. Ihr Vater ist an Magenkrebs gestorben. Ja. Okay, und Ihre Mutter leidet an Zuckerkrankheit, Ja, aber Alterszucker, Alterszucker. ja. Ja, Alterszucker und sie Gibt hatte es die Gallenblase. Unterschied, zwischen Alterszucker und Zuckerkrankheit? Oder? Ja, es gibt den Zucker bei Jugendlichen, juvenile Diabetes, Ach ja, so. eins, Okay. Typ 1 Diabetes und der Zucker, der erst im Alter auftritt, meistens ein Typ 2 Diabetes. Okay. Dankeschön. Sagen wir, in Deutschland sprechen wir von Alterszucker, also im Alter, im höheren Alter. Deswegen Typ 2. Aber Jungs, okay, danke Ihnen. Okay. Ich habe noch eine Schwester, die ist 52 Jahre alt, die ist vor einem Jahr, hatte sie Brustkrebs und ist da operiert worden und hatte Chemotherapie bekommen, aber die Untersuchungen bisher, die waren alle gut. Super. Ihre Schwester wurde operiert und dann Vor einem Jahr. vor einem und mit Chemotherapie bekommen, oder? Ja, Hat sie. Operation und Chemotherapie. Herr Biering, ich glaube, ich habe alle wichtigen Informationen gesammelt. Haben Sie noch Fragen oder gibt es etwas, Ja, das Sie mir sagen möchten? was kann das sein, diese starken Schmerzen? Kann mir das nicht erklären. Herr Biering, ich gehe von dem Verdacht auf eine mesenterielle Infarkt, das heißt aus, das eine auf Deutsch, es könnte sein, dass ein Gefäß im Bauch Verengung ist. Und deswegen, das verursacht vielleicht die Symptome, aber das ist eine Verdachtsdiagnose. Und deswegen, ich würde Sie jetzt über weitere Schritte informieren. Ja. Zuerst möchte ich Sie körperlich untersuchen und dann Ihnen Blut abnehmen. Ich würde Röntgenbauch durchführen und natürlich Ultraschall möchte ich machen. Ja. Und gegebenenfalls vielleicht brauchen wir noch weitere Prozedere, weitere Untersuchungen. Aber je nach Befund können wir wieder darüber sprechen. Okay. Kann ich jetzt was trinken oder was essen, wenn ich Ja, Hunger habe? nee, im Moment müssen Sie nicht trinken, essen und trinken. Sie müssen nüchtern sein. Aber natürlich, ich gebe Ihnen Flüssigkeit Okay. durch den Gefäß, Zugang. Also, okay. Wo können wir das machen? Gut. Ja, genau. Und bitte warten Sie kurz im Wartezimmer. Okay, gut. Ich rufe Sie Okay. gleich auf. Haben Sie jetzt etwas Zeit und gibt es von den Kolleginnen und Kollegen Fragen oder Ergänzungen? Ist der Fall damit gelöst? Haben Sie Brustschmerzen? Brustschmerzen? Nee, nein, habe ich nicht. Ja. Ist Ihnen Hautfarbveränderungen aufgefallen? Hautfarbe. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Leiden Sie unter Blähungen? Blähungen? Blähungen. Ja. Manchmal schon, aber jetzt nicht besonders, seitdem ich die Schmerzen habe. Nee. Ich sehe eine Frage, wo genau sind Ihre Bauchschmerzen? Steht da unten. Am Anfang habe ich gesagt, die sind überall. Vielleicht etwas stärker. So im oberen Bauch, so unterhalb der Rippen. Vielleicht mehr auf der linken Seite, aber sonst tut mir der ganze Bauch weh. Sind die Schmerzen mit dem Essen verbunden? Also ich habe jetzt ja in den letzten Stunden gar nichts mehr gegessen, weil ich keinen Appetit hatte und mir übel ist und übel war. Und ich habe ja auch dreimal erbrochen. Ich traue mich gar nicht mehr richtig zu essen, aber ich habe auch, wie gesagt, ich habe keinen Hunger. Haben Sie Atemnot? Nein. Sind Sie vollständig geimpft? Einschließlich Covid-19. Habe, wenn ich mich richtig erinnere, immer wieder Tetanus-Impfung gekriegt, Wundstarrkrampf, weil ich häufiger mal so kleine Arbeitsunfälle habe bei der Arbeit. Sagt der Arzt zu mir, das ist alles in Ordnung. Ich habe drei Corona-Impfungen gemacht, drei. Und jetzt überlege ich mir, ob ich im Herbst jetzt im November nochmal eine neue Impfung mache. Ja. Vergessen Sie nicht das, weil das sehr wichtig für Ja. Sie. Ich bin dran. Okay. Gut. Guten Tag, Herr Oberarzt. Wenn Sie kurz Zeit hätten, würde ich gerne einen neuen Patienten vorstellen. Ja, habe ich. Das freut mich. Mein Name ist Enes Ertürk, Dr. Enes. Es geht um Friedhelm Behring, der 53 Jahre alt, 1,84 Meter groß, 73 Kilo schwer sei. Ja, ist. Er stellte sich bei uns wegen seit 10 Stunden starke diffuse zunehmende Schmerzen im überall Bauch oder Im gesamten in die gesamte Bauch vor, Abdomen, im gesamten Abdomen vor. Die Schmerzen seien langsam aufgetreten und die seien dauerhaft und im Laufe der Zeit seien die Schmerzen sich verschlimmern. Dem Patienten zufolge ist die Intensität der Schmerzen auf einer Schmerzskala bei 8 bis 9. Und dagegen habe der Patient ein Tablet Paracetamol eingenommen, der nicht geholfen habe. ja, ohne Wirkung, ja. Ohne Wirkung. Und Herr Behring Herr ist Behring. 51-jähriger Patient, der sich bei uns mit akuten abdominellen Schmerzen vorstellte. Die Schmerzen bestehen seit circa 10 Stunden und werden vom Patienten als diffus und dumpf und teilweise wellenförmig beschrieben, mit einer Schmerzintensität von 8 bis 9. Eine Schmerzintensität von 8 bis 9. Okay. Der Patient beschrieb die Schmerzen dumpf und manchmal wellenförmig. Und manchmal wellenförmig, ja. Und die Schmerzen würden in den Rücken und in die linke Schulter ausstrahlen. Okay, gut. Und wegen Schmerzen leide er unter Inappetenz und deswegen und auch der Patient könne nicht gut sitzen. Wenn der Patient hinlegt, verbessert sich der Schmerz. Ja, oder der Schmerz verstärkt sich beim Sitzen, Ja. im Liegen, in der Rückenlage hat der Patient eine gewisse Erleichterung oder eine gewisse Verbesserung des Schmerzes. Okay. Und der Patient habe Nausea und deswegen habe er dreimal erbrochen. Das Erbrochene habe gelb und schleimig ausgesehen. Ja, Vomitus. Vomitus oder vomiert. Ja, der Patient berichtet über Nausea und dreimalige Vomitus. Dreimaliger Vomitus. Das Erbrochene wird als gelb schleimig beschrieben. Das Erbrochene wird gelb und schleimig. Wird als gelb und schleimig oder gelb-schleimig beschrieben. Die Farbe gelb, ja? Und die Konsistenz oder das ist schleimig. Ne? Schleimig. Gut. Hat der Und Patient, Blut erbrochen? nie, Kein Blut. nie kein Blut, sondern Okay. gelb farbige und Okay. Also kein Blut. gern kein Blut und weil und auch ja genau Wann war der letzte Stuhlgang beim Patienten? ja, die letzte Schüttel war vor einem Tag. Ja, okay. Sei vor einem Tag gewesen. Und auch der Patient leidet unter Nachtschweiß. Und es ist auffällig, dass er 8 Kilo in den letzten 2 Jahren abgenommen habe. Ja, der Patient, kann man sagen, der Patient berichtet über eine Gewichtsabnahme von circa 8 Kilo in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren. Zwei. Der Patient berichtete Gewichtsabnahme von circa 8 Kilo in den letzten 2 Jahren. Genau. Hat der Patient schon mal derartige Schmerzen gehabt? Ja, der Patient litt schon ähnliche Schmerzen vor 2 Jahren oder in den letzten 2 Jahren. Ja. Und Und aber. wie oft ungefähr hatte er Attacken, Schmerzepisoden? Einmal oder fünfmal? Er hat nicht verstanden. Entschuldigung. Ich glaube, der Patient berichtet, dass er innerhalb der letzten 2 Jahre insgesamt dreimal schon solche Schmerzen hatte. Ja, dreimal solche Schmerzen hat, aber Aber sie waren nie bisher so stark. genau, diese Attacken seien nicht so stark gewesen. Genau. Gut. Und es dauere, es habe 3 oder 4 Tage angedauert. Okay. Ist der Patient diesbezüglich schon einmal ärztlich untersucht worden? Nee, die Schmerzen haben selbst geheilt. Naja, Ja. sind nach 3 bis 4 Tagen spontan Ja, der abgekommen. Patient sind zum Arzt nicht gegangen. Okay. Gut. Hat der Patient chronische Grunderkrankungen? Ja, an Vorerkrankungen leidet der Patient an, wo ist das? Hypo Hyperkolesterinämie. Hypocholesterinämie, ja, Hyperkolesterinämie. Hyperkolesterinämie seit einigem Jahr und Ja. dagegen nehme er Simvastatin 20 Milligramm einmal morgens und Okay. außerdem leidet er an arterieller Hypertonie seit 5 Jahren und dagegen nehme er Ramipril 5 Milligramm einmal morgens und einmal abends und auch nehme er Furosemid 20 Milligramm einmal morgens. Okay. Gibt es sonstige Und Ereignisse im Patientenleben ja, an? genau. Der Patient habe schon an Verhofsflimmern gelitten Ja. und deswegen würden sie einen Herzkatheter eingelegt oder durchgeführt und gleichzeitig würden sie Vereisungstherapie durchgeführt. Wie kann man sagen? Vor einem Jahr, der Patient berichtet über eine Katheterablation. Katheterablation mittels Kryotechnik, Kryo. Kryotherapie. Kryo. Kryotherapie. Kryoablation vor einem Jahr, die wohl erfolgreich verlaufen ist. Ja? Ja, genau. Diese Krankheit wurde behandelt. Erfolgreich. Erfolgreich behandelt. Kann auch sagen, der Patient berichtet über eine Katheterablation mit Kryotechnik, Kryoablation, die erfolgreich verlaufen ist. Ja, stimmt. Gibt es Und Operationen im Operation, ja, als Operation, die Pat nach dem Fußballspiel habe der Patient gestürzt Ja. oder hat oder, nach einem Fußballspiel hat er eine Fraktur von Skaphoid, Ja. ja, und deswegen wurde sei er ein operiert werden, sei er operiert. Bei dem Patient wurde eine Skaphoid-Fraktur bedingt durch eine Sportverletzung. Wir müssen gar nicht sagen, ob Fußball bedingt durch eine Sportverletzung erfolgreich operiert. Vogel operiert. Und ferner fügte der Patient hinzu, dass er dreimal Endoskopie durchgeführt. Aber der Patient hatte in der Kindheit noch eine OP als Kind. Ja, als, wo steht da? Ha, ja. Als Kindheit sei der Patient Hernieoperation durchgeführt. Im Kindesalter erfolgte eine rechtzeitige Rechtzeitig Herniotomie hin. bei inguinal Hernie. Ja? Mhm. Einfach im Kindesalter erfolgte eine rechtsseitige Herniotomie Rechtzeitig Hernieoperation. bei inguinal Hernie. Gut. Genau. Und ja, der Patient wurde dreimal Endoskopie sei der Patient dreimal Endoskopie durchgeführt worden und in diesem Zeit wurde bei ihm Ulcus duodeni diagnostiziert. In der Vorgeschichte besteht ein rezidivierende Ulcera duodeni. Diesbezüglich erfolgten bisher drei Gastroskopien oder Gastroduodenoskopien Ösophagogastroduodenoskopie. oder ÖGD, ne, ÖGD, ÖGD. Gastroduodenoskopien. Die Behandlung erfolgte jeweils medikamentös. Ja, genau. Diese Krankheit sei schon erfolgreich medikamentös behandelt werden worden. Gut. Okay. Und der Patient habe keine Allergien und die Frage nach Fieber, Stuhlfrost wurden verneint. Und der Patient, wo steht das? Der Patient sei Straßenbach oder Straßenbache, wie kann man sagen? Was Straßen man als beruflich. Er macht als beruflich Straßenbach, oder? Sie haben gesagt. Straßenbau, Straßenbau. Straßenbau, ja. Der Patient ist von Beruf Straßenbauer, ja, Straßenbauer, ja. Genau. Und die Arbeit wird als sehr schwer ja, beschrieben. genau. Die Arbeit ist körperlich anstrengend. Gibt es sonst Risikofaktoren bei den Patienten? Risikofaktoren. Vielleicht, ja. Vielleicht der Patient könnte Pneumokoniose inhalieren, oder? Gibt es Risikofaktoren bei Genussmitteln bei den Patienten? Ach so, Entschuldigung. Der Patient rauche eine Schachtel täglich seit 30 Jahren und trinke zwei Flaschen Bier jeden Abend und ein Schnaps pro Tag. Einige Schnäpse. Also Einige Schnäpse pro Tag. der Patient hat ausgeprägte persönliche Risikofaktoren. Es besteht ein fortgesetzter Nikotinabusus, Und Alkoholkonsum. mindestens 30 Package Years. Ja, genau. Ja. Und darüber hinaus besteht ein erheblicher Alkoholkonsum, ein erheblicher chronischer Alkoholkonsum. Genau. Mindestens zwei Flaschen Bier pro Tag und mehreren Schnäpsen. Ja? Erheblich Alkoholkonsum und mehrere Schnäpse. Okay. Genau. Gibt es Auffälligkeiten in der Familienanamnese? Ja, in der Familienanamnese, was habe ich geschrieben? In der Familienanamnese fanden sich eine Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter. Ja. Und die Mutter sei eine Cholezystektomie durchgeführt worden. Und bei dem Vater, der Vater sei an Magenkrebs gestorben. Ja, der Vater ist im Alter von 60 Jahren, sehr jung, von Ja. 60 Jahren einem Magenkarzinom verstorben. Die Mutter ist 86, glaube ich. 86, Die Mutter lebt noch, ist 86 und leidet an einem Diabetes mellitus Typ 2. Und vor 20 Jahren wurde sie erfolgreich cholezystektomiert. alles ist dektomiert. Ja, gibt es Geschwister? Ja, er habe eine Schwester, die an Mammakarzinoma gelitten habe, Ja. aber danach sei sie erfolgreich operiert worden und er habe Chemotherapie bekommen. Sie habe Chemotherapie Sie, bekommen. sie, sie, die Sie, Schwester, sie. ja, sie habe. Die 52-jährige Schwester, bei der 52-jährigen Schwester wurde vor einem Jahr ein Mammakarzinom diagnostiziert. Dies wurde operiert und mit Chemotherapie behandelt, bisher wohl erfolgreich. Ja, genau. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Die anamnestischen Angaben deuten auf eine akutes Abdomen im Rahmen einer Mesenterialinfarkt hin. Oder ja, die alternativ kommen ein Karzinom oder Magenkarzinom oder Darmkarzinom oder Ulcus duodeni oder Ulcus ventriculi oder akutus pankreatitis oder in Frage Okay. akute Appendizitis vielleicht oder ja Der wegen Perforation, es könnte sein wegen einer Perforation diese Symptome Okay. auftreten. Es handelt sich sicherlich um das Bild eines akuten Abdomens. Genau. Kann man hier eine Lampe anmachen, das ist sonst zu dunkel hier. Das schneit das Bild. Kleinen Moment gerade. Alles gut. Also, man muss, wie werten Sie denn die Schmerzattacken innerhalb der letzten 3 Jahre oder 2 Jahre, wo der Patient dreimal so Schmerzattacken hatte und der Patient berichtet ja auch über eine Gewichtsabnahme von 8 Kilogramm innerhalb der letzten 2 Jahre. Wie würden Sie das denn jetzt? Das heißt, die B-Symptomatik ist positiv, also es könnte sein, zum Beispiel, dass der Patient an oder unter einem Magenkrebs oder einem Krebs leidet und deswegen im Laufe der Zeit verschlechtern die Symptome. Okay. Also ich glaube, von der Anamnese her denke ich eher daran, dass der Patient einen akuten Schub einer chronischen Pankreatitis hat. Diese Pankreatitis gründet sich auf diesem seit Jahren bestehenden Alkohol, ja, stimmt. Nikotinkonsum. Er hat zwar rezidivierende Ulcera duodeni, die passen auch vielleicht in das Bild des erhöhten Alkoholkonsums. Vor 2 Jahren begann diese Phase von Ja, Pankreatitis-Flügen. und auch dafür spricht vor allem die Ausstrahlung in die Rücken In und den Rücken, in der ja, linken in Schulter, die Schulter, ja. dumpfe Schmerz. Ja, richtig. Und wie gesagt, diese stetige Gewichtsabnahme. Und die Leute ändern ja ihr Nahrungsverhalten. Sie essen viel weniger vitaminhaltige Dinge und sie nehmen oft an Gewicht ab. Und ich glaube eher, dazu kommt der sich entwickelnde hohe Blutdruck. Aufgrund vielleicht des Alkoholkonsums kann ein Faktor sein. Der Patient hat viele Risikofaktoren: Nikotinabusus, Alkohol, sicherlich einen sehr anstrengenden Beruf. Und von der Klinik her, von den Schmerzen, würde ich eher Richtung der Pankreatitis tendieren. Ja, Sie haben recht. Der letzte Schüttel war vor einem Tag, deswegen dachte ich, dass der Patient ein mesenterieller Infarkt hat Ja, oder gut, das Ileus oder Ileum, ja. kann natürlich auch sein. Aufgrund eines Krebs. Ja, es wären vielleicht eventuell noch andere Symptome bei der körperlichen Untersuchung zu sehen, vielleicht, dass der Patient vielleicht leichte Entzugssymptome schon hat, weil er aufgrund der Schmerzen jetzt keinen Alkohol getrunken hat. Genau. Aber das würde jetzt den Rahmen vielleicht etwas zu sehr ausdehnen. Also ich sage mal, der Mesenterialinfarkt ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber von der Häufigkeit her glaube ich und von der Anamnese würde ich eher Richtung einer Pankreatitis denken oder vielleicht ein gedeckt perforiertes Ulcus duodeni in der Richtung. Klar, da muss man auch dran denken, aber ja, es ist in dem Bauch oben sind viele Ursachen möglich. Ja, stimmt. Ja, Gut, denken Sie dran. Krankheiten. Sie haben die Anamnese, finde ich, systematisch erfasst. Bei der Vorstellung nochmal konsequent nochmal versuchen umzusetzen in die medizinische Sprache. Sie sagten anfangs, der Patient stellt sich wegen starker Bauchschmerzen vor. Klar, das kann man sagen, aber man sollte dann sagen, in der Vorstellung beim Oberarzt, der Patient stellt sich wegen starker abdomineller Schmerzen vor, die seit circa 10 Stunden bestehen und die sich aufgebaut haben in der Intensität. So würde ich das vielleicht dann versuchen zu sagen. Das andere haben Sie, denke ich, gut gebracht. Ich habe extra das Kahnbein mal genommen, weil ne, Skaphoid ist nicht immer selbstverständlich. Versuchen Sie dann einfache Sätze zu machen. Und einfach nur sagen, also ich habe extra gesagt, beim Fußballspielen, da würde ich ruhig sagen, der Patient erlitt eine Handwurzelfraktur am Skaphoid anlässlich einer Sportverletzung. Ja, beim Sport, sportbedingt. So, und dann ist das eigentlich gut. Diese Fraktur wurde erfolgreich operiert. Oft wird sie ja nicht anfangs operiert. Wenn sie gut heilt, ist es gut, aber wenn sie nicht heilt, muss man wahrscheinlich operieren, was ja auch nicht immer so schön ist bei diesem Knochen. Denken Sie an die Leistenhernie, Hernia inguinalis oder Inguinalhernie, und es erfolgte da eine Herniotomie. Herr Newton. Herniotomie. Ne? Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir das für heute? Nächste Woche Donnerstag. Okay, ich Können schreibe Sie das auf. bitte dem Moderator mitteilen? Ja, natürlich. Das mache ich. Ja. Nächste Donnerstag um 18 Uhr, Ja, bitte. um 18 Uhr, ja, gerne. Ihr habt mir Notizen gemacht, dann vielen Dank. Dann wünsche ich allen einen guten Abend und weiterhin gutes Üben. Danke Ihnen. Dann guten Abend. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss.